So, also ich glaube, zur Person haben wir nun alles protokolliert. Also, dann treten wir weiter in die Hauptverhandlung ein. Und nun, Herr Schulte, nun erzählen Sie mal, wie ist es nun dazu gekommen, dass Sie Ihre Schwiegermutter ermordet haben? Ja, also ich möchte dazu wohl gerne eine Mitteilung machen, ja? Ja, wieso? Ich möchte eine Mitteilung machen. Ja, nur, also bitte, was denn? Ich möchte es dem Gerichte mitteilen, dass mir meine Untat leid tut, ja? Und dass ich versuchen will, durch ein schönes Leben also wieder auszubügeln, was ich da so gemacht hab, ne? Ja, ja, nun, ja, gut. Also, schön, das ist ja, das wollen wir ja nun mal alles erst feststellen, nicht wahr? Also, nun erzählen Sie mal, wie der Tatverlauf da gewesen ist. Und wie war das an dem betreffenden Tag? Ja, also, den betreffenden Tag, den betreffenden Tag bedauere ich, ne, und möchte ungeschehen machen, alles. Weil die Sache tut mir leid, ne. Ja, nur Gott, das haben wir ja eben erst gehört von Ihnen. Also, das, schön. Möchten wir aber mal von Ihnen wissen, wie war das? Sie kamen vom Dienst nach Hause, nicht wahr? Von der Arbeit und erzählen Sie mal. Ja, ich kam von der Schicht, ja. Ich hatte Morgenschicht gehabt, ne, und kam ich nach Hause. Schön, also Sie kamen von der Arbeit nach Hause und wie ist das dann gewesen? Sind Sie da sofort nach Hause gegangen oder sind Sie vielleicht noch irgendwo eingekehrt vorher? Nein, ich bin direkt nach Hause gekehrt, ne? Also, ich war wohl noch oben an die Bude, ne? Und habe ich noch Zigaretten geholt, aber dann bin ich nach Hause gegangen. Schön, ja. Und was war da? Sind Sie also, sind Sie in die Wohnung gekommen? Und wer war da? Da? Ja, da, also, ich kam da an, ne, und meine Frau, die war nicht da, die war im Kino gegangen, aber meine Schwiegermutter, ne, die war wohl anwesend. Ja, und was ist dann passiert? Ja, und dann ist das eben da alles passiert, ne, aber ich, bitte, ich möchte dazu gerne noch etwas sagen. Ich möchte dazu noch etwas beitragen. Eine Mitteilung möchte ich dem Gerichte machen. Ja, nun, was denn jetzt schon wieder? Ich meine, also, Sie können natürlich hier aussagen und Sie wissen ja. Ja, ich möchte es noch einmal hinweisen, dass mir meine Untat leid tut. Und dass ich versuchen will, durch ein schönes... Ja, nur Gott noch mal, das haben wir ja nun gehört, dass Ihnen die Untat leid tut. Nicht wahr, das tut einem immer hinterher leid. Das ist nun mal im Leben so, nicht wahr? Das hätten Sie sich dann eben mal vorher überlegen müssen. Das macht es ja nun nicht mehr ungeschehen. Also, nun möchten wir aber endlich mal von Ihnen hören, wie war das? Sie kamen also nach Hause und Ihre Frau war nicht da... Und die Schwiegermutter, war die da? Jawohl, die war in der Küche, ne? Die war in der Küche da, zugange, ne? Und dann hat sie mich beleidigt. Wieso? Ah ja, sie hat mir so Schimpfworte, ne? Oder Ehrenkränkungen hat sie ausgestoßen. Und hat sie meine Ehre da schon mal vernichtet, ne? Ich hab sie dann aufgefordert, hab gesagt, hör mal zu, das hat doch keinen Wert und Guck mal, musst du doch schon mal Mensch bleiben. Aber, also, sie war da meine Sachen nicht zugänglich, sondern hat die Beleidigung fortgesetzt. Ja, wieso denn? Was war denn da? War da ein Wortwechsel oder was hat sie getan? Ja, ich sag ja, also ihre Beleidigungen hat sie ausgestoßen. Ja, nun wie, was denn? Was hat sie denn gesagt im Einzelnen? Also im Einzelnen Schimpfworte, ne? Was sie da, wie die hießen, das ist ja anderthalb Jahre her, ne? Das kann ich auch nicht mehr sagen. Aber alten Sausack, ne? War sie dran und Bahnhofspenner, diese ganze Sache, nicht wahr? Und ich war dann, also auf meiner Seite ganz friedlich, ne, und hab gesagt, sie müsst das doch einsehen, dass das nicht schön wäre, und also hab ich sie da so besänftigt, aber sie hat immer weiter meine Ehre, also dass da überhaupt nichts mehr von überblieb, ne. Ja, nur schön, gut, also, und wie ging es denn dann weiter? Wie ist es denn dann, sie ist ja nur schließlich tot heute, wie ist es denn dazu gekommen? Also, wie, dass sie, tot ist? Ja, Sie sollen uns das erzählen jetzt. Ach, also, wie ich bereits ausführte, ne, hat sie ja, meine Ehre gekränkt. Und ich habe diese Sache, habe ich sie gebettelt, dass sie nicht weiter kränkt, ne, und aufhört. Und dann lag sie ja auf einmal am Boden, ne. Was, sie lag auf dem Boden? Ja, sie lag da so vor mir, ne, und ich dachte, ob die Dame wohl tot ist, dachte ich so, und aber war nichts mehr los, ne? Ich, also, ich stellte das dann fest. Ich hab gehorcht bei ihr an der Brust und merkte ich, also, da war nichts mehr, ne? War sie schon über den Jordan. Ja, nur wieso? Wie, die kann ja doch nicht, wer hat denn die tot gemacht? Die Heinzelmännchen doch nicht. Da haben sie sie mit dem Brotmesser erstochen, oder was? Nein. Ja, ja, nun aber, es war doch nun ein Brotmesser in ihrem Leib. Ja, also das Brotmesser, sicher, das, weil das hatte sie ja schon vorher in der Hand gehabt, ne, bei ihre ganzen Beleidigungen, ne, und dadurch fühlte ich dann auch meine, also meine Sicherheit, fühlte ich bedroht. Durch Notwehr, ne? Jetzt komme ich überhaupt erst da drauf. Das möchte ich nämlich hier ganz bescheinigen, dass das von meiner Seite aus eine Notwehr war. Weil ich, also ich fürchtete mich da direkt für mein Leben, ne? Gesundheit, alles. Ja, nur, also das ist ja nur wirklich zum Verzweifeln. Nun kommen Sie uns doch nicht mit solchen Ammenmärchen. Notwehr! Ja, doch, also nein, von wegen Märchen, ne, das hat der Rechtsanwalt ja auch ausdrücklich herausgefunden, dass ich Ihnen das sagen muss, ne, und dass Sie mir deswegen dann auch mildernde Umschläge geben sollen, ne. Naja, schön, also gut. Ach ja, also, Sie wollten sich also gegen Ihre Schwiegermutter schützen, das behaupten Sie doch jetzt. Jawohl, ich wollte Sie... nein, sie wollte ich nicht schützen, aber abhalten wollte ich sie, ne, dass mir kein Leid zustößt, ne. Und dann lag sie aber auf einmal am Boden, ne, und also, ich weiß auch nicht, wie das, jedenfalls, ich entdeckte sie da, ne. Naja, schön, weiter. Und was haben Sie dann gemacht? Dann tat mir meine Untat sofort sehr leid, ne, und ich dachte, dass ich vielleicht durch meine Hände Arbeit, ne, vielleicht auch durch ein schöneres Leben dass ich das da alles wieder einrenken wollte, ne? Und auch für die kleine Würmchen sorgen. Was? Was? Was soll das? Was sagen Sie jetzt? Ja, die hat sie doch noch aus ihrer anderen Ehe, ne? Na ja, weiter. Und da wollte ich dafür sorgen und fasste diese ganze schöne Vorsätze, ne? Ja, und dann hab ich sie im Keller getragen, ne? Und hab ich sie gesägt, weil unserem Bollerwagen machte ich die Feststellung, ne, dass sie da nicht schön drauf passte. Und naja, da musste ich eben, also wie gesagt, das sind ja nur Sachen, wo man gar nicht mehr gerne dran erinnert ist, ne? Und dann hatte ich drei Fuhren, ne? Mit drei Fuhren habe ich sie dann aber weggekriegt. Dann habe ich sie oben im Kanal getan und da war sie weg. Aber ich möchte es bitte schön also noch einmal sagen, dass das bei mir Notwehr war, ne? Und durch die Beleidigungen und überhaupt, dass ich hirnverletzt bin, ne? Bei Willicki Lucki 3 Tage unterm Panzer gelegen und dass also das von dieser Sache alles herrührt und dass der da dran eigentlich schuld ist auch, ne? Und dass ich beschädigt bin. Ich war ja ein paar Mal schon zur Untersuchung weg, ne? In der Landesanstalt. Und dadurch haben wir das auch, also schriftlich, sogar von den ganz berühmten Professor, ne? Der da die Bekloppten alles macht, ne? Bescheinige mit Stempel und Friedrich Wilhelm drunter, ne? Also das, Herr Schulte, wollen wir sagen, dass ich behämmert bin, ne? Und dass er mich auch nicht reparieren kann. Und deshalb möchte ich es hinweisen, dass das heute von mir eine Zumutung ist, dass ich überhaupt hier diese Verhandlung dabei bin, nicht wahr? Da kann man sehen, wo man bleibt. Was? Was ist denn jetzt los? Jetzt ist aber meine Geduld bald am Ende, das möchte ich Ihnen aber sagen. Ja, hören Sie doch auf! Weil 6 Jahre hat man den Knochen hingehalten, nicht? Und jawohl, auch für Herrschaften wie Sie, vielleicht genauso. Jetzt kann man sehen, wo man bleibt. Meine Gutheit ist ja immer Dummheit, nicht? Aber ist doch wahr. Naja, also schön. Haben Sie irgendetwas, ich glaube hier, der Sachverhalt ist ja nun eindeutig klargelegt, haben Sie noch irgendetwas abschließend zu sagen? Irgendwie ein letztes Wort noch? Jawohl, also ein letztes Wort bitte ich darauf hinzuweisen, ne? Dass ich also versuchen will, ja, also ich schließe mich überhaupt den Ausreden meines Verteidigers an und will versuchen, durch meine Hände Arbeit die menschliche Gesellschaft wieder einzudringen.